Für die Dunkelheit auf dem Berg Sinai wird das gleiche Wort verwendet wie für die letzten Tage, in denen Sie und ich leben. Tiefes Dunkel bedeckt die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Es ist das gleiche Wort. Tiefes Dunkel. Deswegen bringen Menschen sich um, weil sich die Dunkelheit auf ihr Denken senkt. Keiner bringt sich um, wenn sein Denken fröhlich und heiter ist. Tiefes Dunkel bedeckt die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Lernen Sie alle etwas? Hilft es Ihnen weiter? Okay, gehen wir zurück zu dem Berg. Hier stehen 7 Dinge über den Berg. Dunkel, Finsternis, Gewittersturm, Klang der Posaune, Donnerschall der Worte, die 10 Gebote, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Sie sagten, Mose, rede du mit Gott, lass Gott nicht mit uns reden. Ich möchte Ihnen eines sagen, wenn Sie unter dem Gesetz sind, geschieht etwas in Ihrem Herzen. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich dachte, ich hätte eine unverzeihliche Sünde begangen. Ich gab mir als Teenager alle Mühe, Gottes Gebote zu halten. Ich gab mir alle Mühe. Und zwar so sehr, dass ich immer das Gefühl hatte, Gott hätte mich verlassen. Wenn ich eine Todsünde oder eine unverzeihliche Sünde begehen würde, wäre Gott mit mir fertig. Ich ging mit einer riesigen Bibel unter dem Arm die Orchard Road entlang. Ich versuchte anderen Menschen Zeugnis von Jesus zu geben, weil ich hoffte, dass einige von ihnen gerettet wurden. Wenn Gott sie im Himmel sah, würde er sich dann vielleicht an mich in der Hölle erinnern. Ich glaubte wirklich, dass ich in die Hölle kommen würde. All den Büchern zufolge, die ich gelesen hatte, gab es keine Möglichkeit, ein christliches Leben in Heiligkeit zu führen, wie es dort beschrieben war. Also sagte ich zu mir, gut, dann diene ich Gott eben und mache Gott ein schlechtes Gewissen, weil er mich in die Hölle schickt. Und das tat ich. Ich suchte nach Gnade. Gott bereitete das Gefäß vor, das ihnen allen dienen sollte. Und ich spürte wirklich diese Dunkelheit. Ich spürte Finsternis. In allen Worten von Gott, die mich eigentlich ermutigen sollten, und bei allem, was ich las, sah ich statt Jesus nur Dunkelheit. Ich sah Worte und hoffte, dass sie nie wieder ausgesprochen werden würden. Also legte ich die Bibel zur Seite. Ich wagte es nicht, sie zu lesen. Das wird immer die Erfahrung eines Menschen sein, der unter dem Gesetz ist. Vielleicht schauen Sie gerade zu und es geht Ihnen genauso. Gott will etwas anderes für Sie. Amen. Selbst Mose, der Beste von Ihnen, hielt es nicht aus. In Vers 20 steht, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Da kommen die Feuerpfeile. Wer den Berg berührt, wird erschossen. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose, der Beste von ihnen, der demütigste Mann auf Erden, sprach, ich bin erschrocken und zittere. Ihr seid nicht zu dem Berg gekommen. So fängt es an. Ihr seid nicht zu dem Berg gekommen. Hallo? Sie sind nicht zu dem Berg gekommen, der greifbar ist, zu dem Feuer, der Finsternis, der Dunkelheit, den Worten, die Sie nicht ertrugen. Wissen Sie, wohin Sie gekommen sind? Zu dem anderen Berg. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Hey, Berg Zion, das haben wir vor ein paar Wochen gelernt. Gott sagt, ich habe den Berg Zion erwählt. Der Berg Zion steht für Gnade. Das ist der Berg, auf dem das Opfer gebracht wurde. Amen. Das ist der Berg, über den Gott sagt, diesen Berg habe ich erwählt, um ewig dort zu wohnen. Das ist der Berg, auf dem das Lamm auf den Brandopferaltar gelegt wurde. All das ist der Berg Zion. Das ist der Ort, auf dem Gott sagt, ich kleide die Armen und ich kleide die Priester in Gerechtigkeit. Dort werden wir versorgt und gesegnet. Und die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der ewiglich bleibt. Wir sind also nicht mehr am Berg Sinai. Schauen wir uns die Eigenschaften des Berges Zion an. Hier steht, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Es ist also nicht das irdische Jerusalem, Jerusalem, sondern das himmlische Jerusalem. Hier steht nicht, ihr seid zum Berg Zion gekommen, den man anfassen kann. Denn den Berg Zion kann man nicht anfassen. Wir sind alle gerade auf dem Berg Zion und man kann ihn nicht anfassen. In der Welt sagt man, wenn man etwas sehen und anfassen kann, ist es real. Wenn man es nicht sehen und nicht anfassen kann, ist es nicht real. Gottes System funktioniert genau andersherum. Was wir nicht sehen können, ist ewig, so wie die Engel um uns herum. Ihr Stuhl, den können Sie anfassen. Er ist vergänglich. Ihren Körper können Sie auch anfassen. Auch er ist vergänglich. Aber keine Sorge, wenn Jesus wiederkommt, bekommen Sie einen neuen Körper. Ihren Geist können Sie nicht sehen. Er ist ewig. Wenn etwas unsichtbar ist, heißt das also nicht, dass es nicht real ist. Es ist noch viel realer, wenn man das so sagen kann. Also, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln. Über den Berg Sinai haben wir das nicht gelesen. Gott war dort, war. Gott hat den Berg gewechselt. Pastoren, Leiter, wir müssen den Berg wechseln und mit unserer Kanzel vom Berg Sinai zum Berg Zion umziehen. Predigen wir nicht mehr Gottes Forderungen, sondern Gottes Versorgung, Gottes Gnade und Gottes Geschenke. Um das zu predigen, muss man mehr können. Man braucht den Heiligen Geist, man braucht geistliche Intelligenz, man braucht Unterscheidung, man braucht hörende Weisheit, Reset-Weisheit, um das zu predigen. Tu dies nicht, tu das nicht, kann jeder predigen. Aber um die Schönheit von Jesus zu predigen und zu enthüllen, brauchen wir den Heiligen Geist. Denn Gnade ist nicht natürlich. Wir müssen mit unserer Kanzel vom Berg Sinai zum Berg Zion umziehen. Und auch mit unseren Familien. Sie sollen sich der Gnade bewusst werden. Auch bei uns. Für unsere Kinder repräsentieren wir Gott, den Vater. Achten Sie darauf, dass Sie sie immer lieben und beschenken. Das bedeutet nicht, dass Sie ihnen ständig etwas kaufen sollen. Geschenke können ein Ersatz für das Geschenk ihrer Gegenwart sein. Ihre Kinder wollen lieber Sie. Und dann heißt es, zu Zehntausenden von Engeln. Am Berg Zion sind unzählige Engel. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, der gerechten Menschen, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Schauen wir uns diese Grafik an. Ich habe sie erstellt, damit Sie es besser verstehen können. Den Berg Sinai habe ich etwas dunkler gemacht, damit Sie wissen, dass dort Dunkelheit herrscht. Der Berg Zion ist immer hell, okay? Also, Sie müssen zum Berg Zion gehen. Gott möchte nicht, dass Sie zurück zum Berg Sinai gehen. Am Berg Sinai gibt es sieben Dinge, wir haben es gerade gelesen. Und am Berg Zion gibt es auch sieben Dinge. Die Stadt, das himmlische Jerusalem, die vielen Engel, die Gemeinde des lebendigen Gottes, Gott, der uns alle gerecht macht. Amen. Gott, der Richter über alle, der uns gerecht gesprochen hat. Die Gerechten. Selbst die, die schon vorausgegangen sind, wie David oder Elia, sind alle da. Jesus, der Mittler. Das Blut, das Besseres redet. Sieben Dinge. Und alles ist für sie. Alles auf dem Berg Zion ist für sie. Alles ist für sie. Alles ist hell. Alles ist herrlich. Alles auf dem Berg Zion ist gut. Und alles ist für sie. Ja, alles. Alles ist für sie. Hey! Everything is for you. Auf dem Berg Sinai dagegen ist alles gegen sie. Everything is against you. Alles ist gegen sie. Und wie endet es? Gehen wir zurück zu dem Kapitel. Wir sind zu Jesus auf dem Berg Zion gekommen. Auch Jesus ist dort auf dem Berg Zion, der Mittler des neuen Bundes. Und Sie sind zu dem Blut von Jesus gekommen, dem Blut der Besprengung. Das Besseres redet als das Blut Abels. Es redet Besseres als das Blut von Abel. Das Blut von Abel schrie von der Erde zu Gott, nachdem Kain ihn umgebracht hatte. Es schrie Rache, Rache, Rache. Als das Blut von Jesus vergossen wurde, schrie es nach Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung. Dieses Blut redet Besseres als das Blut von Abel. Amen. Können Sie mir soweit folgen? Haben Sie das verstanden? Ich spüre, wie Gottes Gnade in Ihrem Leben zunimmt. Aber Sie müssen da bleiben. Sie müssen in der Gnade bleiben. Drehen Sie dem Berg Sinai ganz den Rücken zu. Schauen Sie nur auf den Berg Zion. Zu diesem Berg sind Sie gekommen. Sie sind nicht zu diesem Berg gekommen, sondern zu diesem. Lassen Sie sich von niemandem zurückführen. Auch nicht durch Lehren, die vernünftig und gut klingen. Seien Sie auf der Hut. Der Berg Zion ist nicht greifbar. Man kann ihn nicht anfassen. Viele wünschen sich das. Sie sagen, ich will etwas sehen. Ich will mir etwas aufbauen, das ich anfassen und spüren kann. So etwas will ich. Nein, das ist keine Gnade. Gnade ist unsichtbar. Und doch schauen wir im Glauben auf Jesus. Unsichtbar heißt nicht, dass es nicht real ist. Es ist noch viel realer. Es ist ewig. Was Sie sehen können, ist vergänglich. Können Sie mir soweit folgen? Hier steht also, das Blut redet Besseres. Und dann endet es mit einer Warnung. Und ich will mit der gleichen Aussage schließen wie der Heilige Geist. Das ist eine Warnung. Das Blut, das Besseres redet. Das Blut von Jesus redet Besseres. Was sagt es? Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, Heilung, Shalom-Frieden. Ein gutes Familienleben, inneren Frieden, Versorgung, Geschenke. Es redet Besseres. Das ist mehr als nur eine Sache. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Wen? Der redet. Diesen Zusammenhang muss man erkennen. Wir werden hier gewarnt. Weist die Stimme der Gnade nicht ab. Weist die Stimme der Gnade nicht ab. Kann man die Stimme der Gnade abweisen? Glauben Sie es lieber. Nichts ärgert religiöse Leute mehr, als wenn sie hören, wie man Gnade predigt. Oh Mann. Und was ist mit der Heiligung? Amen. Hey Mann. Man denkt sich, wow, die Pharisäer gibt es immer noch. Manchmal sagen sie es auch nicht in diesem Ton, aber man spürt es in der zugrunde liegenden Haltung. Sie denken, Gnade sei primitiv. Dabei ist das Gesetz primitiv. Als Israel ein Nepios war, ein kleines Kind, stellte Gott sie unter das Gesetz. Als Jesus kam, brachte er ihnen die vollständige Sohnschaft. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, das komplett umzudrehen. Das ist die raffinierte und böse Weisheit des Feindes. Vergessen Sie nicht, dass Gott sagt, dass auch der Teufel Weisheit hat. Es ist eine verdorbene Weisheit, mit der er sagt, wenn jemand Gnade predigt, sei vorsichtig. Wie ist das nur passiert? In dem ganzen Text geht es also um den Vergleich zwischen Gesetz und Gnade. Und nun kommt eine Warnung. Weist die Gnade nicht ab. Weist die Stimme der Gnade nicht ab. Der, der redet, spricht vom Himmel herab. Wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut? Mit anderen Worten, hören Sie? Gott hat das Gesetz verkündet. Und als Gott das Gesetz verkündet hat, wurde es auf der Erde verkündet, auf dem Berg Sinai. Aber heute verkündet Gott Gnade. Und als die Gnade verkündet wurde, verkündete er sie aus dem Himmel herab. Weisen Sie sie nicht ab. Die, die das Gesetz abgewiesen haben, das auf der Erde verkündet wurde, sind umgekommen. Wenn man unter dem Gesetz ist, sollte man das Gesetz lieber halten. Wenn man sich abwendet, kommt man um. Wie viel mehr kommen also die um, die sich heute von der Gnade abwenden, sagt die Bibel. Wenden Sie sich also nicht von der Gnade ab. Das ist das Problem der Christen von heute. Wenn ich versuche zu erklären, warum Menschen Probleme haben, warum sie keine Heilung empfangen, keine Durchbrüche erleben und so weiter, dann würde ich sagen, findet heraus, wo sie aus der Gnade gefallen sind. Andere würden sagen, findet heraus, wo sie gesündigt haben. Ich würde sagen, findet heraus, wo sie aus der Gnade gefallen sind. Das würde ich sagen. Lange bevor Ihr Sohn rebellisch geworden ist er aus der Gnade gefallen. Wenn Sie ihn zurückholen wollen, müssen Sie herausfinden, wie Sie wieder Gnade in sein Leben bringen. Was nicht auf die harte Tour gelingt, wird Gottes Gnade schaffen. Der verlorene Sohn kam nach Hause und fand Gnade. Manche beten zu schnell dafür, dass jemand aus dem Schweinestall herausfindet. Das Schlimmste, das sie tun können, ist, dem verlorenen Sohn im Schweinestall Essen zu bringen. Der Schweinestall war Gottes Plan. Das war seine Art, den Sohn zu erziehen. Dadurch ist er zur Gnade zurückgekehrt, wo besseres Essen auf ihn wartete. Manchmal wissen wir das gar nicht mehr. Wir sehnen uns gar nicht nach gutem Essen, weil wir zu lange zu viele Süßigkeiten gegessen haben. Dann sehen wir uns gar nicht mehr nach dem guten Essen. Mit gutem Essen meine ich Soba, Ramen und Sashimi. Wenn Sie noch nie Sashimi gegessen haben, haben Sie nicht gelebt. Amen. Mit dem nächsten Vers will ich schließen. Da steht, seine Stimme, die Stimme des Gesetzes, erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat die Stimme der Gnade eine Verheißung gegeben, indem Gott spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Ich habe nicht genug Zeit, um es Ihnen zu zeigen, aber das ist ein Zitat aus Haggai. Gott wird den Himmel und die Erde erschüttern. Wissen Sie, was passieren wird? Wissen Sie, was im nächsten Vers steht? Mein ist das Silber und mein ist das Gold. Wenn Gott alles erschüttert, geschieht das durch die Gnade. Und das passiert gerade auf der ganzen Welt. Alles in der Kirche und in unserem Leben, das Menschenwerk ist, wird erschüttert. Alles, was ihnen schadet und sie verletzt, was ihnen falsche Hoffnungen macht und eine falsche Grundlage legt, wird erschüttert. Die Stimme der Gnade wird es erschüttern. Hier steht, seine Stimme erschüttert nicht allein die Erde sowie das Gesetz, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, von Menschen erschaffen. Damit haben Sie keine Angst davor. Die Stimme der Gnade erschüttert nur das, was von Menschen geschaffen ist. Damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Leben, Gesundheit, Frieden, Wohlergehen. Gnade, Gunst. Damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Denn wenn Sie auf Dinge vertrauen, die nicht zuverlässig sind, ist es besser, Ihre Hoffnung zu erschüttern. Und die Stimme der Gnade wird alles in ihrem Leben erschüttern, das von Menschen geschaffen ist, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Und das Ganze endet so. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, unser Reich, das Reich von Jesus, kann nicht erschüttert werden. Lasst uns die Gnade festhalten. Im Griechischen ist das ein sehr positives Wort. Es steht im Aktiv und im Präsens, was bedeutet, lasst uns die Gnade einnehmen, lasst uns die Gnade besitzen, lasst uns auf die Gnade hören, lasst uns Gnade empfangen. Wir wollen uns auf die Gnade konzentrieren. Lasst uns radikal auf die Gnade setzen. Lasst uns an der Gnade festhalten. Und wissen Sie warum? Weil wir nur durch Gnade Gott dienen können. Nur durch Gnade können wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen. Mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Nur durch Gnade können wir Gott auf wohlgefällige Weise mit Scheu und Ehrfurcht dienen. Wir brauchen Scheu und Ehrfurcht in der Gemeinde. Heutzutage kümmert sich die Gemeinde gar nicht mehr um Ehrfurcht. Mein Freund, das geht nur durch Gnade. Lehren Sie Gnade, dann werden Scheu und Ehrfurcht Einzug halten. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Der letzte Satz bedeutet nicht, dass Gott auf einmal das Gericht wieder zurückholt. Nein, wir müssen alles im Kontext sehen. Gott verbrennt alles, das nicht von ihm kommt, damit die Dinge bleiben, die ihnen gut tun, die ihnen dienen und die nicht erschüttert werden können. Amen. Sind Sie gesegnet worden? Geben Sie ihm die Ehre. Halleluja. Senken wir den Kopf und schließen die Augen. Freund, Sie liegen mir am Herzen. Hören Sie zu, diese Welt wird immer liebloser. Jeder kümmert sich nur noch um sich. Jeder sieht nur noch zu, wo er bleibt. Jedes Unternehmen will Gewinn machen. Sie kümmern sich nicht mehr um ethische Fragen oder ob Sie dabei verletzt werden. Sie kümmern sich nicht darum, ob Ihre Privatsphäre verletzt wird. Aber in dieser Welt ohne Liebe gibt es eine Liebe, die nie vergeht. Es gibt eine Liebe, die Sie nicht loslassen wird. Und es gibt einen Grund dafür, dass Sie diese Predigt hören. Diese Liebe ruft sie zu sich. Sie streckt sich nach ihnen aus. Sie will sie umarmen und heil machen. Sie wird sagen, mein Sohn ist nach Hause gekommen. Sie wird kein Wort darüber verlieren, was sie verschwendet haben, sondern sagen, lasst uns das Mastkalb schlachten und feiern. Der Vater freut sich über ihre Rückkehr. Wollen Sie zu ihm kommen? Wollen Sie zu ihm zurückkommen? Wollen Sie zur Gnade zurückkommen? Wollen Sie zum Überfluss zurückkommen, dorthin, wo Sie versorgt werden? Zurück zu Musik und Tanz. Zurück zur Liebe des Vaters, wo Sie heil werden. Draußen ist es einsam und kalt. Im Haus des Vaters herrscht bedingungslose Liebe. Und sein Herz wird Sie nie mehr loslassen. Sein Herz sehnt sich nach Ihnen. Gott liebt Sie leidenschaftlich. Vielleicht spricht Gott Sie gerade an. Und ich muss das sagen. Es gilt allen, die immer noch sagen, nein, ich will das nicht. Weisen Sie die Stimme der Gnade nicht ab. Für die, die Sie abweisen, wird es ein Gericht geben. Gott muss richten. In der Bibel heißt es zum Schluss, Gott ist ein verzehrendes Feuer für alle, die sich weigern, das anzunehmen, was sein Sohn getan hat. Wenn Sie nicht akzeptieren, dass das feurige Gericht Gottes am Kreuz auf Jesus als Ihren Stellvertreter gefallen ist, dann müssen Sie akzeptieren, dass dieses Feuer des Gerichts stattdessen auf Sie fallen wird. Denn dann sind Sie Ihr eigener Retter. Aber Freund, das muss nicht sein. Jesus ist am Kreuz für Sie gestorben. Er hat Gottes Gericht an Ihrer Stelle auf sich genommen, damit Gott Sie heute nicht mehr rechtmäßig bestrafen kann. Erziehen ja, aber bestrafen wird er Sie nie mehr. Und nicht allein das. Gott schenkt ihnen auch den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, das in den Heiligen ist. Wenn sie das anspricht und sie jetzt sagen, ich möchte Jesus in meinem Leben haben, ich möchte nach Hause zum Vater kommen, dann beten Sie dieses Gebet mit. Ich werde Ihnen helfen. Sagen Sie, Vater im Himmel, ich bekenne Jesus Christus als meinen Herrn. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Christus für all meine Sünden am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist und dass er heute lebt. Danke, Vater. Meine Sünden sind vergeben. Jesus Christus ist mein Herr. Ich bin reich gesegnet und habe große Gunst, weil du mich liebst. Im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen Amen. Stehen Sie auf. Preis den Herrn, preis den Herrn. Lächeln Sie. Deswegen herrscht auf dem Berg Zion so viel Freude und es gibt Musik und Tanz. Behalten Sie diesen Geist der Freude. Meine Sünden sind vergeben und Gott liebt mich. Wenn Sie unter der Gnade bleiben wollen, dann machen Sie sich immer wieder bewusst, ich bin der, den Jesus liebt. Machen Sie sich seine Liebe immer wieder bewusst, dann werden Sie voller Gnade sein. Heben Sie alle Ihre Hände, auch wenn Sie von woanders zuschauen. Der Herr segne Sie in der kommenden Woche mit dem Segen von Vater Abraham, dem Segen aus 5. Mose 28. Der Herr schenke uns in dieser Woche Zeichen seines Segens. Der Herr lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten. Und der Herr behüte, beschütze und bewahre Sie und Ihre Familien und Ihre Lieben vor jeder Gefahr, vor Schaden und vor Unfällen und vor der ganzen Macht des Bösen. Seien Sie vollkommen geschützt und sehr geliebt. Der Herr lasse sein Angesicht über Ihnen lächeln. Denn durch das, was Jesus getan hat, gibt es kein Hindernis mehr zwischen Ihnen und Gott. Und Gott sagt, komm, je mehr du kommst, desto mehr freue ich mich. Kommen Sie also mutig in dieser Woche zu ihm. Und lernen Sie diesen wunderbaren Vater kennen, der Sie liebt und der ein Vater der Gnade ist, im Namen von Jesus. Gott schenke Ihnen im Namen von Jesus Shalom, Gesundheit und Frieden. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen. You are dismissed.